Hallo? Kuttner. Ach, hallo, Junge, was ist denn hier? Sag nicht. Wieso musst du an? Ich bin neulich mit einem Typen aus Schweden nach Berlin gefahren. Und der sagte, dass es hier einen total in Berlin so ein ganz agierendes, funktionierendes gewissermaßen, man kann sich das glaube ich so Taliban-mäßig vorstellen, richtig ein Netz von lauter Schweter Schläfern gibt. Penner sind die sich dann immer irgendwo treffen und alle kennen. Ja, ich kenne zum Beispiel 12. 12 Schweter? Ja. Dann unterhalte ich mich eben mit mir selber. Ja, aber... Ha, ist over, baby. Das ist doch immer wieder schwierig mit den Frauen. So sieht es aus. Da fragt man sich doch gleich wieder, ob die Mädels das alles überhaupt wert sind. Was? Naja, den Aufwand. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mädels überhaupt irgendwas wert sind. Na klar. Hätte ich aber meine Zweifel, wenn ich das so höre. Ne, wieso denn? Du kannst doch prima Mädchen in einen ausländischen Puff verkaufen. Verkaufen? So monetärer Wert. Was denkst du denn, was Mädchen so mädchenhändlermäßig bringen ungefähr? So richtig ja. Als Geldbetrag? Ja, ja, in D-Mark. In D-Mark. Ja, ja. 58 Mark 71. 58 Mark 71, nee, das glaube ich. 300.000 Mark würde ich sagen. 300.000? Man könnte sich ja mal erkundigen. Was kostet eine Niere eigentlich? Eine Niere. Da reichelt 8,50 das Kilo. Ah, ja. So Mädel kriegst du doch nicht in Einzelteilen verkauft. Warum wieso nicht? Denn? Wer weiß, was es da für Märkte gibt. Wir leben ja in einer Marktwirtschaft. Eben. Supermarktwirtschaft, wenn ein Mädel einfach so in Einzelteilen verschachern kann. Ja. Gewisse Werte fallen dann natürlich unter den Tisch, das stimmt. Genau, stimmt. Moralische Werte nämlich. So sieht's aus. Was ist denn jetzt los? Ich gehe. Warum gehst du? Rate mal. Vielleicht. Ach, weil du noch ins Knark willst. Quatsch, ich will mit Yvonne reden. Aha. Wieso willst du mit Yvonne wozu reden? Denn, wozu denn? Ich glaube, wir sind ihr das schuldig. Jetzt hier wegen die Sache mit die Moral oder was? Ja, kommt da mit? Ja. Ja, logisch. Ist ja gleich nebenan, ich habe bezahlt. Danke. Nächste Runde hinter mich. Ich finde ja, du solltest dich ein bisschen mehr engagieren bei Yvonne. Ich? So ein bisschen mehr Aufmerksamkeit demonstrieren. Ja? Ja, zum Beispiel mal ein Gedicht aufsagen oder so. Aber toll ist, glaube ich, auch wenn man Gedichte in Liedform vorträgt. Wieso als Lied? Von wem denn? Von wem ist doch egal. Ich kenne eine Verliederung, kenne ich auch. Ja, da kenne ich aber mehr. Welche denn? Mädchen vorm Kasernentor zum Beispiel. Sing mal ungefähr an. Mädchen vorm Kasernentor. Down, down, down, down, down. Hast du mal daran gedacht, selber was zu dichten für die Liebste? Ach, du hast recht. Ist aber mitunter zeitaufwendig. Man kann sowas auch improvisieren, wenn es nötig ist. Stimmt natürlich. Wie denn? Naja, einfach aus dem Bauch heraus von den Dingen singen, die einen bewegen. Das mache ich. Spontan Poesie, weißt du? Das ist ja eine gute Idee.